Come out. Come out. Come out. Einzelgänger sind ja klasse, solange sie verbunden bleiben können irgendwie, ist es doch toll. Macht die Welt doch total reich. Anders als die vielen Holland-Tomaten, diese Genormten, die in Politik und überall rumlaufen. Vagabunden, Schäfer, Almbauern, Außenseiter in der Schule, Obdachlose. Ezra Pound, politisch umstrittener Schriftsteller eines einzigen großen Gesangs. Johann Georg Elser, versuchte auf eigene Faust Hitler durch ein Attentat zu töten. Banksy, Graffiti-Künstler ohne öffentliche Identität. Jeder hat so seine Lieblingseinzelgänger. Nicht zu vergessen die Figuren aus Literatur und Film, wie etwa Franz Kafkas Gregor Samsa, Herman Melvilles Bartleby oder Martin Scorseses Travis Bickle in Taxi Driver. Selten sagte einer, ich bin ein Einzelgänger. Einzeltäter, würde ich sagen. Ganz sicher, ich habe auch krumme Dinge gedreht, weil ich mit dem großen Haufen, ich mag Leute, aber als großen Haufen mag ich sie nicht. Nicht im Gleichschritt. Einzelgängerkarrieren. Ein Feature von Cornelia Braun. Auch der Einzelgänger bewegt sich mit beiden Füßen auf dieser Erde. Innerhalb allgemeinmenschlicher Koordinaten wie Arbeit, Familie, Liebe, Glaube. Aber auf einem anderen Weg als die Menschen in seiner Umgebung. Oft allein. Freiwillig, unfreiwillig oder beides. Links von mir steht die schönste Frau der Welt, das ist die Freiheit. Und rechts von mir steht die schönste Frau der Welt, das ist die deutsche Sprache. Und beide Frauen sind schwer zickig. Das heißt, sie dulden keine dritte Frau. Also ich bin so beschäftigt mit meiner Geliebten der Freiheit, ich bin der treueste Mann, den man sich vorstellen kann, und mit meiner anderen Geliebten der deutschen Sprache, dass ich also für die Entwürfe des großen Liebenden ist in meinem Leben kein Platz. Andreas Altmann, Reporter, lebt in Paris und ist mehr als die Hälfte des Jahres auf Reisen. Wenn ich so viel reise, ich kann ja keine Familie haben. Ich kann ja eine Frau Kinder machen und einen dicken Bauch und ich bin da nicht da. Und sagt sie, liebe Elisabeth, du bleibst zu Hause und ich gehe in die Welt hinaus. Also wenn, dann müsste ich ja da sein und meine Kinder umarmen und sie lieben und für sie sorgen. Da ich das nicht kann, mache ich auch keine Kinder. Als Einzelgänger im Wortsinn zieht Altmann von Ort zu Ort. Ich bin wie so eine Art Hure. Ich bin unterwegs, jeder darf mich anmachen. Jeder darf mich anhauen. Und ich bin ein rüstiger Herr, der sich verlaufen hat. Ich bin irgendwie da. Irgendwie. Und dann tue ich mich so hineinmischen, so hineindrängen. Ich bin dann hoffentlich irgendwie irgendwann mal mittendrin. Und dann habe ich die Geschichte. Der Dichter Arthur Rimbaud kommentiert sein Vagabundenleben in einem Brief. Fürs Erste lege ich es darauf an, so weit wie möglich zu verlumpen. Warum? Ich will Dichter werden. Ich arbeite daran, mich sehend zu machen. Das wird Ihnen völlig unverständlich sein, und ich bin beinahe außerstande, es Ihnen zu erklären. Es geht darum, durch die Ausschweifung aller Sinne im Unbekannten anzukommen. Der Prophet Elia wird als der erste Eremit gesehen, weil bei ihm heißt es ja, er stand oben in einem Felsen. Und dann kam erst der Donner und da war Gott nicht drin und im Sturm war er nicht, er war im Säuseln. Das heißt also da, wo Stille ist, wo man hinhören kann. Himmlischer König, Tröster, Geist der Wahrheit, der du überall bist und alles erfüllst. Schwester Maria Benedicta bewohnt eine 300 Jahre alte Eremitage in der Nähe von Bonn. Der Rhythmus der Gebetszeiten bestimmt ihren Tag. Sonst verziert sie Kerzen und bietet Gespräche als geistliche Begleitung an. 7-mal am Tag. Also von morgens früh bis zum Abend. Immer wieder die Arbeit unterbrechen und die Gebetszeiten halten. Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser. Beten ist Textarbeit. Ihr Weg zu Gott führt über das Wort. Amen. Ich habe ein Offizium. Halte das auch für sehr wichtig, dass ich mich in die Texte reinfallen lassen kann und nicht immer was Neues suche. Wobei ich aber nicht nur mit dem Offizium umgehe, sondern ich habe auch noch andere Texte und variiere. Zum Beispiel am Wochenende, am Samstag, wenn ich mich vorbereite auf den Sonntag. Oder ich habe auch einige orthodoxe Gebete, die mich sehr ansprechen, weil die haben zwar eine sehr für uns hier im Westen manchmal eine harte Sprache. Aber bei uns ist sehr vieles weichgespült. Und für mich ist das wichtig, manchmal über die Texte zu stolpern, um nochmal nachzulesen und mich da reinzufinden. Ich habe immer gesagt, bei Einreisestempel braucht ihr mal keinen. Ich bin Tourist und bin jahrelang dort gewesen, als Illegaler eigentlich, in Paris. Und habe nebenbei noch in einer Musikschule gearbeitet, auch illegal. Philipp aus Wien war 27 Jahre lang als Straßenmusiker in Paris. Zum Beispiel, ich habe in Franklin Roosevelt gespielt, in der Station. Da bist du ganz alleine um 10 Uhr abends. Ja? Da kann es ja schon passieren, dass da also Gruppen kommen, die einem anfallen und so. Und ich hatte also immer wenig Geld im Koffer drin und ich hatte es immer eingesteckt aus Sicherheitsgründen. Und da habe ich schon Erlebnisse gehabt mit Leuten, die mich überfallen wollten. Ja? Und dann habe ich gesagt, wieso überfällt er mich? Raubt eine Bank, also wird er nicht mich. Also ich habe überhaupt heute nicht viel verdient, was wollt ihr denn von mir? Und dann kam es sogar so, habe ich ein Erlebnis einmal gehabt von zwei Typen, die haben mir sogar noch Geld gegeben. Der ausgebildete Orchestermusiker ist gleich zu Beginn seiner Karriere ausgestiegen. Und ich habe also 4 Jahre habe ich gearbeitet in der Oper. Und das war eigentlich furchtbar, die Zeit, weil ich habe gemerkt, dass man eigentlich Büromusiker ist, man ist Beamter. Das hat mit Kunst eigentlich nicht mehr sehr viel zu tun gehabt. Also ständig diesen Repertoirebetrieb vor allem zu machen, das ist wie eine Maschinerie. Und dann noch dazu habe ich also Probleme gehabt wegen einer Kollegin, die war Japanerin. Und weil sie Frau war, ich habe mich für sie eingesetzt, weil sie gemobbt wurde. Und dann hat man mich auch hinaustreiben wollen aus dem Orchester, weil die haben mir einfach ein Ultimatum gestellt. Und dann habe ich gemerkt, in so einem Beruf möchte ich nicht mehr spielen. Wer sind die anderen, die Nicht-Einzelgänger? Die Angepassten, die Normalen, die sozial Integrierten, die Mehrheit? Elias Canetti hat die Mehrheit Masse genannt. In Masse und Macht beschreibt er, wie sie entsteht. Nichts fürchtet der Mensch mehr als die Berührung durch Unbekanntes. Deshalb versucht der Mensch, sagt Canetti, dem Unbekannten so nahe zu kommen, dass sein Anderssein aufhört. Es implodiert sozusagen. Durch diesen Prozess verwandeln sich die einzelnen Individuen in Masse. Sobald man sich der Masse einmal überlassen hat, fürchtet man die Berührung nicht mehr. In ihrem idealen Falle sind sich alle gleich. Wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Wer nicht mit zum Public Viewing geht, kommt sich vor wie ein Spielverderber. Natürlich existiert die Masse nicht. Der Begriff ist eine Erfindung der Soziologie des 19. Jahrhunderts. Aber die zeitgenössische Meinungsforschung fördert ein ähnliches Phänomen zutage. Aus Angepasstheit entstehen Mehrheitsmeinungen. Ein Drittel der Deutschen beispielsweise hat erhebliche Vorbehalte gegenüber Sinti und Roma. Das dokumentiert eine aktuelle Minderheitenstudie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. 80% der Befragten sind der Meinung, dass Sinti und Roma Sozialleistungen missbrauchen. Asylbewerber allerdings werden, laut der Studie, fast genauso stark abgelehnt. Ausgrenzung führt oft zu unfreiwilligen Einzelgängerkarrieren. Ja, ich habe mit meinem Großvater und Großmutter im Ausland gewesen und wir waren in viele verschiedene Länder, also zum Beispiel India, Iran, Ukraine und wir waren auch in Holland. Ich glaube, ich war 3 Jahre alt, dass das Leben angefangen von hier da zu gehen und von da zu gehen. Der junge Mann aus Afghanistan lebt als politischer Flüchtling in Deutschland. Er nennt sich jetzt Ali Murat, weil er Angst hat, seine Feinde könnten ihn auch hier verfolgen. Erst wenn du kommst als neu, du musst alle Sachen wieder von null anfangen. Neue Leute kennenzulernen, neue Sachen zu lernen, neue Leben zu lernen und als Einzelgänger ist sehr schwierig. Und die, wie soll ich das sagen, die drucken dich einfach draußen und du fühlst dich immer allein. Vielleicht ist es auch das Traurige, dass man fühlt sich einfach, dass du bist allein und du musst allein kämpfen. Also welches Verhalten wollen wir lernen? Ja, Respekt, Sozialverhalten. Konfliktfähigkeit, dass man Konflikte ansprechen kann, dass man auch eine Idee dafür bekommt, dass man Konflikte bearbeiten kann. Selbstwertgefühl, Gruppenzusammenhalt auch, Gefühl von Verbundenheit. Wenn Kinder sich absondern und in Gruppen nicht zurechtkommen, gelten sie als gefährdet. Der Psychologe Karlfried Heinz versucht als Therapeut in der Jugendhilfe Rüdesheim am Rhein, einzelgängerisches Verhalten bei Kindern und Jugendlichen aus deren individueller Geschichte heraus zu verstehen. Ich gehe davon aus, dass alles immer irgendwie einen Sinn macht, wo man diesen Sinn sofort nicht erfassen oder ganz verstehen kann. In dem Fall würde ich jetzt sagen, der Sinn bestand irgendwie darin, mit dem Entschluss, ich bleibe allein, das Gefühl oder die Überzeugung zu haben, dass es für mich das einzig sichere, das sicherste Ort, die sicherste Weise, um in der Welt sein zu können. Weil ich kann mich auf andere nicht verlassen. Da bin ich hilflos, ausgeliefert, ohnmächtig oder ich werde versucht, dass ich manipuliert werde oder in eine Richtung gebracht werden soll. Ich bleibe lieber allein bei mir und sorge da für mich gut alleine. Egal, was die Welt davon hält. Das hilft mir, damit ich psychisch überlebe. Also, ich habe damals irgendwie als Kind schon das, was die Engländer Negative Learning nennen. Ich weiß zwar nicht, was ich will, aber ich weiß, was ich nicht will. Und alles das, was ich gesehen habe in meiner Umgebung, die Lehrer, die alten frustrierten Nazis, frustriert über den verlorenen Krieg, die Pfaffen und mein Vater, alles das, der Umgang mit Frauen und zwischen Mann und Frau, alles das wollte ich nicht. Und das ist auch Freiheit, dass man sich lösen kann. Andreas Altmann ist im bayerischen Altötting aufgewachsen. Der zerstörerischen Strenge seines Vaters begegnet er mit Ungehorsam. Für harte Prügel rächt er sich mit Diebstahl. Betrug ist der einzige Weg, sich Wünsche zu erfüllen. Ich bin ja weggelaufen als Minderjähriger von meinem Vater nach einem Kampf, nach einem körperlichen. Und hatte er schwere psychosomatische Schäden. Also ich hatte physische und psychische Schäden durch das, was ich erlebt habe. Meine Mutter hat ja versucht, bei meiner Geburt mich zu töten, weil sie keinen Mann mehr wollte, weil für sie der Mann der Schwanz, das Ursymbol des Bösen und so weiter war. Mein Vater sie natürlich auch als Liebhaber erniedrigt hat und so. Und meine Mutter war keine Mörderin, sie war eine Totschlägerin, sie hat in der Emphase aus Trauer. Also, ich kam auf die Welt mit dem leichten Eindruck, dass ich nicht so willkommen bin. Dann bin ich weggelaufen mit 18. Damals waren wir noch nicht volljährig. Mit 18. Auf seiner Flucht kreuz und quer über den Erdball hat er das entdeckt, was er wollte und will. Das Schreiben. Dann ging meine Therapie, dann war ich mit Unterbrechungen 20 Jahre auf drei Kontinenten, habe ich die verschiedensten Therapien gemacht, um überhaupt zu überleben. Aber das hätte mich nicht gerettet, kein Therapieweltmeister der Welt, wenn ich nicht etwas gefunden hätte, was mir dann für mich, für mein Leben Sinn gab und mir das Mittel gab, dass ich den anderen beweise. Mein Vater war dann leider schon tot, dass ich eben nicht der Versager bin, sondern irgendwas dann doch nach all dem, was ich versucht habe, nach all dem, wo ich gescheitert bin, dann doch bei ihm das angekommen bin, wo es aushielt, wo die Leute mich dafür bezahlten. Und dann war das da. Andreas Altmann schreibt Reportagen und Reisebücher. Im Zentrum stehen immer die Menschen, denen er begegnet. Aber beruflich reise ich grundsätzlich jetzt für Bücher sowieso nur alleine. Ich will ja auch mich einsam manchmal spüren, damit ich diese Einsamkeit überwinde und an Leute rangehe. Wie es mir geht, ist dem Leser vollkommen wurscht. Was ich tun muss, ist, dass ich rankomme an Geschichten. Und deshalb geht das eigentlich für mich nur allein. Er ist nicht mehr auf der Flucht. Was einmal Zwang war, wird zur Recherchemethode. Das Alleinsein unterwegs schafft den Raum für besonders intensive Begegnungen. Ich glaube, dass dieser Beruf einen ziemlichen Eintrittspreis hat, ja? Man schläft oft unruhig und man schwitzt oft, weil der Adrenalin-Flow da ist. Nein, aber ich bin jetzt nicht dieser fingernägelbeißende Single, der jetzt iloveyou.de jeden Abend hineingeht. Und nein, ich bin gern allein, weil ich auch weiß, ich werde dann wieder Freunde und Freundinnen treffen und so. Aber natürlich bin ich auch manchmal einsam. Also das heißt, ich bin allein, wo ich nicht allein sein möchte. Oft bin ich allein und bin gerne allein. Da Worte, wenn auch nicht notiert, so flüchtig und Gedanken so empfindlich gegen Ablenkung sind, brauchen Schriftsteller Ruhe und Abgeschiedenheit. One moment passes. Another comes on. How was? Was. How is? Is. How will be, was, wasn't, is, isn't, will be, won't. Der Dichter Robert Lex lebte und arbeitete 38 Jahre allein in einem einfachen Häuschen auf der griechischen Insel Patmos. Er reduzierte alles aufs Notwendigste, auch die Anzahl der Wörter in seinen Gedichten. Bei anderen Schriftstellern wird das Schreiben zur Parallelwelt, die das echte Leben gleichzeitig bereichert und bedroht. Franz Kafka schreibt an seine Verlobte Felice Bauer: Ich wäre Ihnen unleidlich, käme ich selber. Dulden Sie mich freundlich in der großen Entfernung. Wenn wir zusammen wären, würde ich schweigen. Da wir entfernt sind, muss ich schreiben. Josef Vogel, Professor für neuere deutsche Literatur, Kultur- und Medienwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin, schreibt: Kafka vermittle in seinen Briefen und Tagebuchaufzeichnungen das Bild eines zölibatär schreibenden Ichs, eines literarischen Junggesellen. Es ist ja ein Unterschied, ob Sie allein oder einzelgängerisch sind und das Gefühl haben, Sie sind von allem getrennt, oder Sie sind allein und einzelgängerisch und haben das Gefühl, ich bin mit irgendwas in Verbindung. Ob das jetzt Gott ist oder die Liebe oder was auch immer, entscheidend ist, ob man auch das Gefühl hat, man ist verbunden. Also ich suche natürlich bewusst den Rückzug. Einsam, das hört sich an wie, da ist jemand einsam, der wird gleich depressiv. So, im eremitischen Leben geht es ja darum, eine ganz tiefe Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. Und in dieser Gemeinschaft mit Gott wird auch die Gemeinschaft mit den anderen, bekommt eine andere Dimension. Schwester Maria Benedikta hat sich unterm Dach der Eremitage einen winzigen Gebetsraum eingerichtet mit Ikonen, Bildern, einer alten Bibel und einem Kreuz mit Christusfigur aus Apfelholz. Ja, wie mache ich das? Also erst mache ich eine Metanie, nennt man das, eine Verbeugung bis auf den Boden. Dann begrüße ich die Ikone, die jeweils da liegt. Das ist zum Beispiel jetzt eine Marienikone, alles aus dem Leben Mariens. Dann eben eine Verneigung vom Evangelium. Ja, und dann setze ich mich erstmal hin und ordne mich oder komme zur Ruhe, bete etwas das Jesusgebet, um einfach ankommen zu können. Ja, und dann gibt es eben bei dem Gebet, bei dem Offizium gibt es verschiedene, bei den Psalmen sitzt man, beim Hymnus, beim Magnificat oder Benedictus steht man, bei den Fürbitten, beim Vaterunser steht man. Also da ist eben auch Bewegung drin. Ich knie oft bei den kurzen Horen, bei den kleinen, also um 9, um 12, um 3 Uhr. Die bete ich meistens hier oder einfach, wenn ich so mal zwischendurch, also kommt mal jemand und sagt mir ein ganz besonders delikates Problem, dann muss ich das irgendwo ja loswerden. Und dann knie ich mich oft hier hin und gebe es einfach an Gott ab, weil ich das selber gar nicht so tragen kann. Maria Benedikta ist seit fast 50 Jahren Nonne im Orden der Servitinnen. Sie hat lange im Kloster gelebt und als Krankenschwester gearbeitet. Ich war in Italien im Mutterhaus, das ist schon bald 20 Jahre her, und habe mit einem Priester, einem deutschen Priester, gesprochen Und wir unterhielten uns eben über geistliches Leben. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich suche jemanden für Exerzitien, der mir Schwarzbrot und keine Milchsuppe gibt. Der Mitbruder stellt einen Kontakt zu Pater Gabriel her, einem orthodoxen Mönch und Eremiten. Ja, und dann bin ich zu ihm gefahren, habe unten im Ort gelebt. Er lebt im Tessin, in der Nähe von Lugano, in einem Kastanienwald. Und dann bin ich halt den Weg hoch und dann gibt es oben so kleine Stallungen und die sind ausgebaut als Eremitage. Und dann muss ich an einer Glocke ziehen und als ich ihn dann sah, habe ich gedacht, um Gottes Willen, was hast du gemacht? Also mit Kapuze, mit dem Kreuz. So, und das war aber sehr heilsam. Wer Eremit werden möchte, muss das bei der Ordensleitung beantragen und auch eine Probezeit bestehen. Es ist ein langwieriger Weg. Das Anliegen wird intensiv geprüft. Also bevor ich das erprobt habe, also als ich die Anfrage gestellt habe, hatte ich schon oft Sorge, hoffentlich machst du dir nicht irgendwas vor. Also ich bin nicht gegangen, habe gedacht, genau das ist es und nichts anderes. Also das eremitische Leben, wie gesagt, habe ich hochgeschätzt, aber ich habe mir selber auch nicht so über den Weg getraut. Und trotzdem habe ich die innere Unruhe gespürt, bis hin, dass ich krank geworden bin. Und nachdem ich dieses Leben lebe, richtig gesund bin, zum Erstaunen der Ärzte. Es darf kein individualistischer Weg sein. Ihr Eremitinnenleben gilt nur dann als gerechtfertigt, wenn Maria Benedicta in der Lage ist, die Anbetung und Verehrung Gottes intensiver und wahrhaftiger allein zu vollziehen als in der Gemeinschaft. Ich bin in einer kinderreichen Familie groß geworden, bin mit 20 Jahren ins Kloster gegangen. Ich war immer Gemeinschaft gewohnt. Und jetzt plötzlich allein sein und nach den 4 Wochen, wenn du das Gefühl hast, du hattest jetzt gerade mal Urlaub oder sowas, wenn es dann Alltag wird, dann gab es auch so Phasen, wo ich gedacht habe, schaffe ich das wirklich, mache ich das richtig? Und am Anfang will man es natürlich 150% machen. In dieser Situation bleibt sie nicht allein mit Gott, sondern telefoniert mit ihrem Mentor in der Schweiz. Ich habe ihm dann gesagt, ganz am Anfang, die ersten Monate oder Wochen eigentlich, mir fällt um 9 Uhr die Nase auf den Tisch, weil ich in der Nacht aufgestanden bin zum Gebet und morgens ganz früh. Und so. Und dann hat er mir gesagt, ganz simpel, hat gesagt, Sie lassen sich die nächsten Wochen vom Engel Gottes wecken. So, und dann habe ich gesagt, ja, und wenn der mich erst um 8 Uhr weckt, ja, dann weckt er sie um 8. Also so, das war für mich auch ganz wichtig, so das rechte Maß zu lernen, weil es ja auch etwas mit Eitelkeit zu tun hat. Wenn ich mehr will und immer noch was, ich will vor Gott etwas leisten. Und das ist der Einzige, vor dem ich nichts zu leisten habe. Heute, nach 10 Jahren als Eremitin, weiß Maria Benedicta, dass dieses einzelgängerische geistliche Leben ihr Schwarzbrot ist. Was für mich auch eine ganz wichtige Erfahrung ist, in diesem Alleinsein lernt man sich noch mal besser kennen. Ich glaube, es ist ziemlich menschlich, aber ich kenne diese Sache eben auch von mir, dass wenn es Schwierigkeiten gab oder wenn das Gebet nicht so schön war oder irgendwie keine gute Atmosphäre war, dann waren das immer ja die anderen. So. Und jetzt, wenn mein Gebet eben sehr trocken ist, was auch nicht schlimm ist, aber ich bin jetzt auch für alles verantwortlich und kann nicht mehr das wegschieben. Und somit lerne ich mich selber auch besser kennen, mit meinen Ecken und Macken, allerdings Gott sei Dank auch mit positiven Dingen, sonst könnte ich die Macken gar nicht aushalten. 2010 hat der Servitinnenorden Maria Benedicta für ihren Weg als Eremitin auch den offiziellen Segen gegeben. Nun blickt sie ruhig in die Zukunft. Und sollte die enge, steile Treppe der Eremitage im Alter zu mühsam werden, kann sie sich auch wieder in den Schutz der Klostermauern begeben. Ich möchte immer authentischer werden auf dem Weg. Also es geht ja nicht in die Breite und Weite, sondern es geht eigentlich wie in einen Trichter. Es geht in die Tiefe. Und das ist Arbeit genug. Immer mehr lernen, loszulassen, was nicht nötig ist. Das merke ich für mich. Also ich sage jetzt schon oft, also bis dass ich 70 bin, möchte ich hier nur noch Sachen haben, die ich wirklich brauche. Ich befürchte, dass mir das nicht gelingen wird, aber das ist für mich so ein Ziel. Also loslassen, was nicht notwendig ist, um frei zu werden, um Raum, inneren Raum zu haben. Wir sind ein Volk! Wir sind ein Volk! Wir sind ein Volk! Das Gegenteil von stiller Einkehr ist das Bad in der Menge. Das Gefühl, gemeinsam stark zu sein. Wenn viele zusammen handeln, entsteht Macht. Solange man allein ist, ist man immer ohnmächtig, ganz egal, wie stark man ist. Dieses Gefühl der Macht, das im Zusammenhandeln entsteht, ist an sich absolut nicht böse. Es ist allgemein menschlich. Und es ist aber auch nicht gut. Es ist einfach neutral. Es ist etwas, was ein Phänomen ist, ein allgemein menschliches Phänomen, das als solches zu beschreiben ist. Wir sind ein Volk! Wir sind ein Volk! 9. November 2014 in Berlin. 300.000 Menschen feiern den 25. Jahrestag des Mauerfalls. Bundespräsident Joachim Gauck spricht von dem freudig aufgeklärten Patriotismus im wiedervereinigten Deutschland. Es wird an die friedliche Revolution erinnert. Wir sind das Volk. Mit diesen Worten hatten DDR-Bürger gegen die SED-Diktatur protestiert. Später, im Sommer 1992, als Rechtsextremisten das Asylbewerberheim in Rostock-Lichtenhagen in Brand setzten, kam aus der Menge der applaudierenden Zuschauer der gleiche Satz: Wir sind das Volk. Der 9. November ist auch der 76. Jahrestag des nationalsozialistischen Pogroms an den Juden, von der Propaganda dargestellt als das Überkochen der Volksseele. Dieses geschichtliche Vexierbild vom 9. November zeigt die Problematik des patriotischen Wir oder überhaupt des politischen Wir. Es ist sehr anfällig gegen Missbrauch. Die Philosophin Hannah Arendt über das Mitlaufen und Widerstehen in der Nazizeit. Es gab eine Alternative und die hieß nicht mitmachen. Selber urteilen, bitteschön, das mache ich nicht mit. Ich setze nicht mein Leben ein, ich versuche zu entkommen. Ich versuche, wie ich um die andere Ecke komme, nicht wahr? Aber ich mache nicht mit. Dazu gehörte, dass man nicht wir sagt, sondern dass man ich sagt, dass man selbst urteilt. Und dieses Selbsturteilen hat es überall gegeben, in allen Bevölkerungsschichten. Voraussetzung für dieses Ich-Sagen ist das Vertrauen auf die eigene Wahrnehmung und das eigene Denkvermögen. Karl-Fried Heinz, Psychologe in der Jugendhilfe Rüdesheim am Rhein. Das ist so ein Dauerthema, ne? Was machen wir hier in der Jugendhilfe? Sind wir ein Agent der Gesellschaft, der erhöhte Anpassungsfähigkeit für, sagen wir in Anführungszeichen, sozial verwahrloste Kinder, Jugendliche macht? Oder gehen wir mehr in die Richtung, dass wir den einzelgängerischen Kindern und Jugendlichen verhelfen, aufrechter durchs Leben zu gehen oder gewaltfreier durchs Leben zu gehen? Ja? Ali Murat will kein Einzelgänger sein, ganz im Gegenteil. Aber schon in seiner Kindheit, in den 90er Jahren, trennt sich seine Familie auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg in Afghanistan. Ali ist mit den Großeltern unterwegs. Seine zwei Brüder und die Schwester bleiben bei den Eltern. Also ehrlich zu sagen, ich habe meine Geschwistern viel vermisst und ich vermisse die auch jetzt. Besonders, weil ich bin der große Bruder oder der große Sohn von Familie. Und in Afghanistan, unsere Kultur ist so, dass wenn du bist großer Sohn oder große Bruder, du hast viele verantwortlich für deine kleinen Brüder und Geschwister. Aber leider, manchmal, es tut mir sehr weh, dass ich konnte nicht da sein für die. Als die Familie Ende 2002 nach dem Sturz der Taliban in Kabul wieder zusammenkommt, ist Ali Murat 16 Jahre alt, schließt die Schule ab und studiert danach Politikwissenschaft. Er beherrscht 9 Sprachen, verdient sein Geld als Dolmetscher für die ISAF-Truppen und engagiert sich in der Erwachsenenbildung. Leider in Afghanistan, die Mehrheit von Leuten sind Analphabet und gebildet und die haben so viele Schwierigkeiten und besonders meistens Frauen. Die wissen nicht, was ist ihre Rechte, was könnt ihr machen und was könnt ihr nicht ihr machen. Oder was dürfen die Männer machen mit den Frauen und was dürfen die Männer nicht machen mit den Frauen. Und ich habe mich freiwillig 2 Tage im Woche mit meiner eigenen Organisation gegründet und gearbeitet in viele verschiedene Provinzen, ein bisschen weiter von Hauptstadt weg. Und wir waren ein kleines Team mit 5, 6 Leuten. Wir haben versucht, immer freiwillig zu arbeiten. Wir hatten einen Hauptjob gehabt, das da konnten wir leben und verdienen Geld ein bisschen. Und dann zweimal in der Woche, wir haben uns beschäftigt mit der freiwilligen Arbeit für unser Volk, für unsere Leute und besonders für Frauen. Die jungen Freiwilligen bieten Unterricht an, beraten in Gesundheitsfragen und unterstützen die Frauen dabei, nach dem Ende der Taliban-Herrschaft ihr Leben wieder selber in die Hand zu nehmen. Aber die zwei sehr wichtigen Gründe waren, dass die Leute haben so angefangen, besonders die Männer, die sind angefangen, Angst zu haben, dass ich bringe eine neue Religion für Frauen oder dass ich kaputt mache unsere alte Kultur. Und am Anfang, ich habe das nicht so ernst genommen. Ich habe gedacht, okay, es ist einfach Leute, die sind, wir haben mit so etwas gewohnt in Afghanistan. Und ich habe gesagt, okay, es ist einfach und es wurde nichts etwas Großes passieren. Aber leider, die haben meine Bruder sehr viel geschlagen, sehr schlimm geschlagen, weil die konnten nicht mehr finden. Und danach, die haben viele andere Sachen getan, dass ich wollte nicht jetzt gerade darüber sprechen. Oder doch, die haben unser Haus verbrannt. Und da wusste ich, dass es gibt nicht mehr Chancen. Und die haben mir gesagt, dass wenn du bleibst, du stirbst oder du gehst oder du vergisst deine Meinung und deine Rechte und deine Hilfe und deine Arbeit. Und das war natürlich sehr schwierig. Der Brandanschlag wird verübt, als gerade niemand zu Hause ist. Eine Warnung. Obwohl die Täter bekannt sind, werden sie nicht verfolgt. Also das war dieser Moment, dass ich habe mich also hilflos gefunden. Natürlich, wir haben quasi eine Regierung, das ist zuständig, für Leute Sicherheit zu bringen. Aber die sind so schwach, dass die können sich nicht helfen. Und die war auch nicht möglich für dem, uns zu helfen. Also ich weiß auch bis jetzt, wo die sind, wer die sind und wo die wohnen. Ali Murads Eltern wollten natürlich nicht, dass er sein Engagement mit dem Leben bezahlt. Also meine Vater und meine Mutter, die sind beide sehr, sehr intelligente Menschen. Die haben uns immer unterstützt, egal was für eine Situation war. Die waren immer für uns da. Und dann meine Vater und meine Mutter, die wussten, dass was für ein Mensch bin ich. Und die haben mir gesagt, ja, was willst du jetzt machen? Also wir waren schon nach Pakistan in diesem Zeit, weil wir wussten, dass es jetzt gerade, wir mussten einfach weg von der Situation gehen und uns in einen ruhigen Platz zu bringen und danach in Pakistan. Wir haben uns entschieden, dass ich muss weggehen. Der Landweg über den Iran und die Türkei nach Europa ist lang und unsicher. Die Eltern beschließen, einen Fluchthelfer zu suchen, der Ali im Flugzeug nach Europa bringt. Wir haben jemanden gefunden, die war eine Frau und die wollte mich mitnehmen nach Deutschland mit dem falschen Reisepass. Für Ali Murad ist die Illegalität demütigend und gefährlich. Nee, leider ist es so eine Reise. Oder du bekommst von diesen Leuten, wer das organisiert, deine Reise. Du bekommst von denen einen Hinweis, dass du darfst keine Bilder, nichts, etwas Beweis mitnehmen. Und das ist auch natürlich noch schlimmer. Weil du weißt, dass du gehst und dann du siehst auch nicht deine Familie, ob du erreicht oder nicht erreicht, ob Polizei dir nimmt. Besonders dieser Weg, wo ich bin gekommen, ist sehr schwierig, weil wir hatten einen Flugwechsel in Dubai gehabt. Und Dubai, also wenn die wissen, dass du hast keine gültig oder legale Reisepass, dann du bist im Gefängnis und vor lange Zeit. Und das wussten wir nicht, ob das ich schaffe das oder nicht. Das war sehr schwierig. Er ist der Fluchthelferin ausgeliefert und keiner weiß, ob er auch bekommt, wofür seine Eltern so viel Geld bezahlt haben, den Transit nach Deutschland. Ich weiß nicht, wie sie hat gearbeitet, mit wem sie hat gearbeitet. Das war überhaupt nicht möglich. Ich habe durch einen anderen Freund sie kennengelernt und sie hat von mir ein paar Bilder genommen. Aber natürlich, sie hat gesagt, auch, dass wie viel das kostet bis hier. Und sie hat das alles vorbereitet in 2 Monaten. Denn sie hat einen falschen Pass mit meinem Bild mitgebracht und sie hat versucht zu zeigen, dass ich bin ihr Mann. Das war sehr lustig, dass ich musste in 2 Flughäfen die Rolle zu spielen, dass ich musste zeugen, dass ich bin ihr Mann. Das war sehr schwierig und auch sehr komisch. Sie war auch älter als ich natürlich Und so habe ich nach Deutschland gereist. Nach der Landung in Hamburg beantragt Ali Murat Asyl, verbringt ein halbes Jahr im Erstaufnahmelager in Gießen. Dann wird dem Antrag stattgegeben. Er bekommt eine Aufenthaltserlaubnis für 3 Jahre, die verlängert werden kann. Er lernt Deutsch und sucht sich eine Arbeit. Eine Arbeit zu finden, war sehr schwierig. Ich hatte einen Arbeitsplatz gefunden, aber ich konnte nicht da arbeiten. Ich musste noch 3 Monate warten, weil da gibt es viele verschiedene Stufen. Zum Beispiel das erste, die haben versucht, einen Deutsch zu finden. Dann die haben versucht, vor diesem Platz eine europäische Nationalität zu finden. Dann die haben versucht, also geht so weiter und weiter. Und dann Afghanen kommen um 6. Stufe. Heute wohnt er in einer Wohngemeinschaft in Gießen mit 4 Deutschen zusammen, arbeitet in einem Unternehmen für Windkraftanlagen und bei einer Organisation, die Flüchtlinge unterstützt. Äußerlich ist er also integriert. Ich würde gerne wieder zurückgehen, weil hier braucht vielleicht niemand meine Hilfe oder meine Arbeit, es zählt nicht. Aber diese kleine Arbeit in Afghanistan ist eine sehr groß und deswegen mein Ziel war, wieder zurückzugehen und vielleicht eine stabile Regierung gibt es. Es ist weder abzusehen, wann er gefahrlos nach Afghanistan zurückkehren kann, noch ob sein politisches Asyl in Deutschland verlängert wird. Ja klar, ich habe Angst immer. Ich habe Angst, dass ich bin nicht der Mensch, wer ich war früher. Weil auch natürlich viele Sachen von Familie vergessen oder viele Sachen von unserer Kultur vergessen. Manchmal man ist zwischen 2 Kulturen. Ich arbeite mit Immigranten viel und ich mitbekomme viele Probleme, dass die haben. Aber ich habe viel, also ich habe Angst. Ich habe sehr Angst. Und leider, ich muss sagen, ich sehe auch keine gute Zukunft. Robert Lex schrieb seine Autobiografie in einer einzigen Nacht, im Bett sitzend, im Lichtkegel einer Taschenlampe. Am Morgen zählte er 21 Seiten. 21 pages. Searching for you. But if there's no one, what am I searching for? Still, you. Some sort of you. Not for myself? Am I you? Need I search for me? For myself? Is myself you? I know. Capital self. Is that you? Is it me? Why search? I seem to be built to. Search dog. Search hound. Built that way. Als Negativbild eines Einzelgängers gilt der Amokläufer. Die Familien von Amokläufern und die Menschen, die sie gekannt haben, sind ratlos oder distanzieren sich. Nun wird das Leben der Täter im Hinblick auf die Tat neu interpretiert. Es gibt eine eigentümlich oft wiederkehrende Beschreibung von den sogenannten Amokläufern, immer in dem Augenblick, wo die Tat begangen ist. Sie seien auf eine sehr auffällige Weise unauffällig gewesen. Also diese auffällige Unauffälligkeit, wo dann plötzlich kleine Abweichungen deutlich werden, also dass plötzlich sie eben zurückgezogen gelebt hätten, dass sie wenig Kontakte zu Freunden gehabt hätten, dass es geheime, wie soll man sagen, Vorlieben gegeben hätte, wie beispielsweise Waffenvorliebe etc. Das heißt also, in der Beschreibung, in der nachträglichen Beschreibung der entsprechenden Täter taucht so etwas auf, wie die Reproduktion eines Einzelgängers. Das heißt, einer Figur, deren Gefährlichkeit in einer geringeren, wenn man so will, sozialen Eingebundenheit besteht, in einer geringeren Kommunikationsfähigkeit, in sowas wie im Eigenbrötlerischen etc. Der Literaturwissenschaftler Josef Vogel analysiert die Erzählungen, die Erklärungsmuster und Deutungsversuche, die solche Taten in der Öffentlichkeit auslösen. So wenig man im Vorfeld von diesen Typen oder Tätern weiß, so sehr werden sie im Nachhinein zu Einzelgängern gemacht, weil, und das ist, glaube ich, das Entscheidende darin, weil in ihnen etwas identifiziert wird, und das ist der Inbegriff des Einzelgängers, so etwas identifiziert wird wie der Feind der Gesellschaft schlechthin. Demzufolge werden Einzelgänger als potenzielle Gefahr begriffen. Auch die Amokläufer selber stilisieren sich in ihren Bekennerschriften gerne zu Einzelkämpfern, die der ganzen Gesellschaft den Krieg erklären, wie die beiden Täter des Amoklaufs in der Columbine High School im amerikanischen Littleton, Eric David Harris und Dylan Bennett Klebold. Also es geht schon um so etwas, glaube ich, was man Infamie nennen könnte. Also nicht Fama, Berühmtheit, sondern Verruchtheit. Ne? Also man will als verruchte Gestalt in die Geschichte eingehen. An den beiden Tätern war das sehr evident und andere, die auch ihre Videos ins Netz stellen, legen einen ähnlichen Schluss nahe. Es geht also um negative Fama, Infamie. Ne? Die Täter in Littleton, Harris und Klebold, schreiben ganz explizit, wir sind Feinde der Gesellschaft, wir sind Feinde dieses Schulsystems, wir sind Feinde der toxischen Mittelklasse in den Vereinigten Staaten. Und es kommt selbst ein Satz vor, der einen völlig verstören muss, wo sie schreiben, wenn ihr das alles gesehen habt, was wir getan haben, glaubt nicht, dass es das Kinderzimmer war, glaubt nicht, dass es die Medien sind, die Schuld gehört uns alleine. So explizit wird das beschrieben. Die Täter von Littleton waren zu zweit. Also keine Einzelgänger. Eine neue Studie zu den sozialen Dynamiken im Beziehungsnetz der Täter im Vorfeld von School-Shootings kommt zu dem Ergebnis, dass 43% der Täter durchaus Freunde hatten und nicht in dem Maße sozial isoliert waren, wie bisher angenommen. Letztendlich sind die sozialen Dynamiken so unterschiedlich, dass keine bestimmte Konstellation als Ursache für School-Shootings festgestellt werden konnte. Ich bin also in Wien geboren und komme aus einer, kann man sagen, also sehr konservativen Musikerfamilie. Mein Vater war Musiker, er war Geiger, mein Onkel war Geiger, meine Mutter war Staatsoperntänzerin, also Balletttänzerin. Der Lebensweg von Philipp, Jahrgang 1951, sollte in familiär vorbestimmten Bahnen verlaufen. Ausbildung als Musiker, dann eine Anstellung bei den Wiener Philharmonikern oder einem anderen renommierten Orchester. Naja, es bedeutet einfach, dass man praktisch keine Kindheit hatte, keine normale, weil man ja ständig trainieren musste. Man musste ja sogar besser werden als der Vater, sollte natürlich Geige lernen und das habe ich ihm den Spaß nicht gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich da nur in der Diktatur lebe. Und ich wollte ein bisschen Freiheit haben, habe ich wenigstens das Instrument anders gewählt, raffiniert, weil er konnte ja nicht technisch so viel mitreden. Nach 8 Jahren Studium wird er Flötist im Bühnenorchester der Wiener Oper und heiratet. Ich war ein Jahr verheiratet, wie ich in der Oper war. Ein Jahr kurz, da war ich sehr jung, ja 21, meine Frau war 17 damals. Wir waren beide zu jung offenbar. Und ich habe eine Tochter aus dieser Beziehung, die ich aber nie gesehen habe, wie es eben so ist. Damals, die Väter haben ja wenig Rechte gehabt, noch. Ich habe immer bezahlt, aber ich habe sie nicht sehen können, weil meine Ex-Frau das irgendwie erreicht hat, dass ich kein Besuchsrecht bekommen habe. Also die ist jetzt über 40. Natürlich, und ich kenne sie nicht. Ich glaube, das war auch ein Mitgrund, alles das, das mit der Oper und mein Privatleben, so viele Prozesse wegen dem Kind zu führen, und das hat mir einfach alles, ist mir das auf den Nerv gegangen. Deswegen wollte ich einfach neu anfangen im Ausland. Deswegen bin ich auch weggegangen von Wien. Und ich wollte nie mehr wieder zurück. Mitte der 1970er Jahre tauscht Philipp den Konzertsaal mit der Straße. Manchmal eine prekäre Situation. Das war noch in Österreich, wie ich war. Da war ich in Graz noch eine Zeit lang. Da ging ich auch ins Kloster essen. Da hatte ich wirklich nichts im Winter. Da lief auch nichts mit der Musik. Da habe ich mir überlegt, aber nicht ins Orchester. Ich suche mir einfach einen anderen Beruf. Aber dann habe ich doch wieder weitergemacht. Irgendwie hat es mich dann wieder gepackt. Dann kam Frühjahr daher. Ich war den ganzen Winter drüber gekommen, habe gratis mir irgendwas gesucht zum Schlafen. Ich war da immer so ein Genie. Ich habe immer leben können zwischen wohlhabend und Armut. Ich kenne immer diese zwei Welten und konnte immer jonglieren. Und das ging oft sehr schnell, arm zu sein bei mir und dann wieder relativ wohlhabend zu sein. Das Überleben des Straßenmusikers hängt von den Plätzen ab, die er erobert und verteidigt. Bis Anfang der 90er Jahre ging das alles sehr gut. Dann muss ich sagen, dann haben wir das Wort gebraucht, dann kamen diese Mafia-Gruppen. Es heißt, wie der Kommunismus wegging, kamen Rudeln von russischen, sehr gut, aber ausgebildete Musiker, kamen, die haben keinen Respekt gehabt. Die kamen zu fünft und wenn du da alleine warst, das Recht ist stärker. Wir sind zu fünft, die haben sich einfach dorthin gestellt und musstest aufhören. Also so ging das. Ja. Dann bleibt einem nichts mehr über, man muss Nischenplätze finden. Zu den Kunstausstellungen in Paris reisen Besucher aus der ganzen Welt an. Am Eingang des Grand Palais, der größten Ausstellungshalle, hat sich ein slowakischer Klarinettist fest installiert. Und er war ein Bombenegoist. Er wollte mit niemandem diesen Platz abteilen. Und dieser Platz war golden. Ich wollte dort auch unbedingt spielen. Dort stand nämlich eine Schlange, 8 Stunden am Tag. Und du konntest vor der Schlange spielen. Also die Leute waren schon da. Du musstest sie nicht zum Stehenbleiben zwingen. Und weil die natürlich, denen es fad war, überhaupt im Winter, bei minus 10 Grad hat er dort gespielt und ich dann auch später, dazu komme ich noch. Philipp stellt sich mit der Querflöte am anderen Ende der Schlange auf. Erst kommt es fast zur Schlägerei, dann einigen sie sich doch. Es kam dorthin, dass wir den Platz sogar aufgeteilt hatten. Wir haben ihn quasi in die Hälfte geteilt. Nach einem Jahr. Da kam er eines Tages zu mir und sagte, ich akzeptiere dich jetzt hier. Und so sind wir jahrelang durchgekommen. Und dann kam eine neue Direktion ins Grand Palais, die hatte die ganzen Musiker dorthin ausgeworfen. Von heute auf morgen. Die Arbeit auf der Straße erfordert Dickköpfigkeit, Kampfgeist und ein Vertrauen darauf, auftauchende Probleme spontan zu lösen. Einmal wäre es fast schief gegangen. Dadurch, dass ich ja stehend arbeite, mich ja nie bewegt hatte, habe ich also eine Thrombose bekommen, die ich nicht erkannt hatte, und ein offenes Bein. Da ich keine Krankenkasse hatte, habe ich großes Glück gehabt. Ich habe nur ein Pflaster drauf geklebt und das wurde natürlich eine Infektion. Und fast hätten sie mir das Bein abgenommen. Aber ich habe Glück gehabt. Ich habe jemanden kennengelernt, der mir diese Médecins du Monde gesagt hat. Médecins du Monde ist diese Organisation, die für Leute sind, die keine Krankenkasse haben in Paris. Eine super Sache. Und dort bin ich hin und dort haben sie super Ärzte. Und dort hatte ich einen Arzt, der war 70 Jahre alt, der war schon in Rente. Und die haben das mir gemacht. Das, nach 3 Monaten war das Bein dann zu. Und das war eigentlich mein einziges große Sache, also wo ich Angst bekommen hatte eigentlich. Auf der einen Seite von Chur drinnen im Louvre war die Mona Lisa. Und die Pyramide war ja außerhalb vom Chor, ungefähr 250 Meter weit weg. Und der Chor war am Abend bis um Mitternacht offen. Also mir hat es nur genügt, einige Jahre von 10 Uhr abends bis 12 Uhr abends zu arbeiten. So viel habe ich verdient, dass ich davon locker leben konnte, von 2 Stunden Arbeit. Ich musste mich mit dem Sicherheitsdienst dort natürlich einigen, weil das ja Privatgrund war. Aber die haben mich mit der Zeit toleriert. Am Anfang haben sie mich weggeschickt, aber weil ich immer wieder gekommen bin, haben sie kapituliert. Das Cour Carré de Louvre als improvisierter Konzertsaal ist der stolze Höhepunkt von Philipps Karriere als Straßenmusiker. Als 2 junge Kollegen ihm den Platz streitig machen wollen, überredet er sie, mit ihm zusammenzuspielen. Ich hatte ein wunderbares Trio, das waren 2 Bulgaren, das war ein Pärchen. Sie war Cellistin, er war Oboist. Die sind heute engagiert in Basel im Orchester. Also die haben ihren Weg gemacht, die sind jetzt auch über 30, haben schon ein Kind. Und wir hatten dort 3 Jahre gespielt. An diesem Ort kommt es außerdem zu einer anderen wichtigen Begegnung. Eines Tages lauscht eine junge Musikstudentin seinem Flötenspiel. Also ehrlich, war ich 21 Jahre im Hotel. Und dann habe ich also Claudia kennengelernt, meine jetzige Lebensgefährtin. Und durch sie bin ich also in ein bürgerlicheres Leben hineingekommen. Vorher habe ich eigentlich allein gelebt, habe immer nur so kleine Beziehungen gehabt. Und sie war Studentin dann in Paris, hat dort Musikmanagement studiert. Deswegen ist sie jetzt die Leiterin vom Betriebsbüro vom Theater an der Wien in Wien. Und mit Claudia haben wir also eine kleine Wohnung gesucht. Und so war ich das erste Mal in einer Wohnung. In einer normalen Wohnung, weil die ging dann auf ihren Namen. So haben wir also dort noch gelebt, einige Jahre, bis sie fertig war mit dem Studium. Wieder in Wien zu Hause kommt Philipp, immerhin schon über 60, etwas zur Ruhe. Unterrichtet auch einige Privatschüler. Also ich will jetzt über die Runden kommen. die nächsten paar Jahre, soweit es gesundheitlich bei mir noch geht, in meinem Alter, dann werde ich, weil ich natürlich mich nicht abgesichert habe, also die Mindestsicherung ansuchen. Durch die kalte Winterluft hat er sich beim Flötespielen auf der Straße chronisches Asthma zugezogen. Wenn ich mir heute die Kollegen anschaue, die ehemaligen, mit denen ich studiert hatte, die bei Wiener Philharmonikern sind, bei den Symphonikern, also die knapp vor der Pension sind, die meisten haben einen dritten Herzinfarkt hinter sich. Sie sind total aufgebraucht, weil in dem Beruf, ja, ich meine, da habe ich gut gelebt. Ich habe ein freies Leben geführt. Come out. Come out. Come out. Alter und Krankheit sind einzelgängerisch schwer zu bewältigen. Der Dichter Robert Lex schloss kurz vor seinem Tod im Jahr 2000 die Tür seines Häuschens auf Patmos hinter sich zu und zog zu seiner Familie nach New York. Wie sieht das Alter eines Reporters aus, der normalerweise 7 Monate im Jahr auf Reisen ist? Ich habe, wie Woody Allen sagen würde, schon ein Drittel meines Lebens hinter mir. Ja, okay, das ist für sicher. Ja, das ist durchaus, wir sind ja alle vom Jugendwahn besessen. Kann ich weiterhin kreativ leben. Das interessiert mich, ja. Das heißt, ich kann nicht gesund bleiben. Was ist der Teufel, was die Götter für mich bereiten? Weiß ich nicht. Ich versuche halt eben, indem ich eben jeden Tag so lebe, damit ich immer sagen kann, wenn es dann zu Ende ist, ich habe wenigstens am Vortag noch gelebt. Nur ist klar, ich lasse mich nicht von damenbartigen Krankenschwestern im Rollstuhl siechend durch Mannheim kutschieren. Aber nein, dann werde ich mein Leben beenden. Also das Leben an sich interessiert mich überhaupt nicht. Es interessiert mich, wie ich lebe. Und wenn ich merke, das entspricht, das sage ich jetzt mal großkotzig, ob ich dann den Mut habe, das ist was anderes. Das Wichtigste im Zen ist, nimm dich nicht so wichtig. Ja, cool. Freu dich, dass es dich gibt, aber alles nicht so wahnsinnig. I didn't give up, because I couldn't. I didn't, because I was made to go on waiting, made, put together, invented, born, for that single, singular purpose, to watch, to wait. There's no giving up on the thing you were made to do. There's no giving up on being who you are. Not for me, anyway. There was no giving up on being who I was, and there's no giving up on it now. I'm into the business of doing what I'm doing, of being who I am, and of waiting for whomever it is that I am and have always been waiting for. Into it, I guess, because for the moment, there's nowhere else I could be. Das war Nicht im Gleichschritt. Einzelgängerkarrieren von Cornelia Braun. Es sprachen Nicole Engeln und Simon Roden. Ton und Technik Daniel Dietmann und Anna Dein. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2014. Die Hörspielfassung der 21 Pages von Robert Lex kann im Hörspielpool des Bayerischen Rundfunks in voller Länge nachgehört werden.